Potter King Kong. Und Mikrobi sind auch dabei. Sie kämpfen mit dem starken Strom. Rosten nicht, denn sie sind frei.